Jetzt gehen wir wieder ein paar Jahre zurück. Ins wunderschöne Jahr 2002. Als ich die Frage stellte, wo verdammt nochmal, wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halte dich fest, such dich Berlin, Nord, Ost, Süd und West, um dich anzubringen, nicht fortzugehen. Ich werd dich suchen, muss dich finden, in alle Länder fallen, muss mich an deine Wege binden. Dreh und wende jeden Stein, wo immer du auch sein wirst. Ich finde diesen Platz, wenn du mir dann verzeihen willst, will ich dich, mein Schatz. Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich noch. Nicht vorzugehen, es wird so ausgehen, wie du es magst. Weißt du noch, als du neben mir in der Sonne lagst? Ich werde all das tun, das du sagst. Ich werde da sein, wenn du nach mir fragst, wo willst du hin? Hey. Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halt dich fest, Süd, Nord, Ost, Süd und West, um dich anzubringen, vorzugehen. Ja, denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halt dich fest. Überleg nicht lange, wenn ich vor dir steh und zu dir sage, dass ich nur mit dir gehe. Ich bring dich nach Hause, bis dahin gönn ich mir keine. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halte dich fest, such dich nach Süd und West, um dich anzublühen, nicht vorzugehen. Vorzugehen, nicht vorzugehen.